Erster im vierten Jahr von König Zedekia sprach der Prophet Hanania zu Jeremia. Hanania war der Sohn von Azur aus Gibeon. Er sprach im Tempel Jahwes vor Priestern und dem Volk. Zweiter Hanania sagte, Jahwe, der Gott Israels, spricht, ich werde das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Dritter, in zwei Jahren werde ich alle Geräte des Tempels zurückbringen. König Nebukadnezar von Babel nahm sie weg und brachte sie nach Babel. Vierter, ich werde auch König Jechonja und alle Gefangenen aus Juda zurückbringen. Sie sind nach Babel gegangen. Jahwe sagt, ich werde die Macht des Königs von Babel brechen. Fünfter, dann sprach der Prophet Jeremia zu Hanania. Priester und das ganze Volk waren im Tempel und hörten zu. Sechster, Jeremia sagte, ja, so soll es sein. Jahwe soll deine Worte wahr machen. Er soll die Tempelgeräte und alle Gefangenen aus Babel zurückbringen. Siebter, aber höre noch dieses Wort. Ich sage es dir und dem ganzen Volk laut. Achter, die Propheten vor mir und vor dir haben früher über viele Länder gesprochen. Sie sprachen über Krieg, Unglück und Krankheit für große Königreiche. Neunter, ein Prophet, der Gutes vorhersagt, muss warten. Wenn seine Worte wahr werden, dann hat Jahwe ihn gesandt. Zehnter, dann nahm Hanania das Jochholz vom Hals Jeremias. Er zerbrach es. Elfter, Hanania sagte zum Volk, Jahwe spricht, in zwei Jahren werde ich die Macht Nebukadnezars brechen. Er ist der König von Babel. Jeremia ging dann weg. Zwölfter, nachdem Hanania das Jochholz zerbrochen hatte, sprach Jahwe zu Jeremia. Jahwe sagte ihm Folgendes, 13. Geh zu Hanania und sag ihm, Jahwe spricht, du hast ein Joch aus Holz zerbrochen. Aber ich werde ein Joch aus Eisen machen. 14. Jahwe, der Gott Israels, spricht, ich lege ein Joch aus Eisen auf alle Völker. Sie müssen König Nebukadnezar von Babel dienen. Sogar die Tiere auf dem Feld gebe ich ihm. 15. Dann sagte Jeremia zu Hanania, höre, Hanania. Jahwe hat dich nicht gesandt. Du hast das Volk dazu gebracht, Lügen zu glauben. 16. Darum spricht Jahwe, ich werde dich von der Erde nehmen. Du wirst dieses Jahr sterben. Denn du hast das Volk gegen Jahwe aufgehetzt. 17. Der Prophet Hanania starb in diesem Jahr im siebten Monat.